Ein Hörspiel von Hermann Motschach, das eine ebenso spannende wie erkenntnisreiche Geschichte erzählt, mit dem Titel »Bei 5 Millionen hört die Liebe auf«. Wie heißt du eigentlich? Ich, Homer Garrick. Und du? John Miller. Aha. Wie viel haben sie dir aufgebrummt? 10 Tage. Übermorgen komme ich wieder raus. Bei mir sind es noch 11 Tage. 30 im Ganzen. Sag mal, warum hast du nicht gezahlt? Was? Gezahlt, die Strafe. Statt einem Tag einen Dollar. Das ist der Satz hier im Mittelwesten. Ach so. Und du? Sehe ich aus, als ob ich 10 Dollar hätte? Und sehe ich aus, als ob ich 30 Dollar hätte? Du siehst nicht aus, als ob du 30 Dollar hättest. Du siehst aus, als ob du 30.000 hättest. Oder 300.000. Oder 3 Millionen. Was? 5 Millionen. Hast du? Kriege ich. Und kannst dich nicht loskaufen? Ich will mich nicht loskaufen. So. Feine Sache im Knast sitzen, wie? Es gibt schlimmere Gefängnisse als das von Cedar Valley. Stimmt. Richtig idyllisch hier. 6 Zellen, davon 2 belegt. Täglich Frischkost aus City Marshalls Gemüsegarten. Jeden Nachmittag Licht- und Luftbad im Gras unter der Ulme. Also wenn ich da ans Illinois State Gefängnis denke. Trotzdem. Knast ist scheiße. Knast ist immer scheiße. Und wenn sie dich mit Kaviar füttern. Und doch sitzt du drin? Freiwillig? Mr. Millionär? Ich bin kein Millionär. Schön, aber du bist einer. Ja. Wenn ich 25 bin. Erbschaft? Wann? Bald. Im Herbst. John Miller. Homer Garrick. John Miller heißt jeder. Und Homer Garrick heißt keiner. Ich. Ich heiße so. Homer Garrick. Homer, wie der alte griechische Flunkerer. Stimmt, und Garrick wie der alte englische Komödiant. Oh, also 3 Flunkerer. Wieso 3? Homer, Garrick und du. Also, wie heißt du wirklich? Sag dich doch, Homer Garrick. Und ich heiße John Miller. St. Louis Blues. St. Louis. Was ist mit St. Louis? Da kommst du her. Wer sagt das? Dein Dialekt? John Miller aus St. Louis. In St. Louis gibt's ein paar tausend Miller. Das ist schon möglich. Aber nur wenige Kessler. Kessler? Zum Beispiel George Kessler. Den Bleiminenmillionär. Der ist gestorben, vor einem Jahr. Und hat 2 Söhne hinterlassen. Und 10 Millionen. Stand doch in allen Blättern. Du liest viel, was? Und ich merke mir viel. Zum Beispiel, dass die 10 Millionen zu gleichen Teilen an die beiden Söhne gehen. Merkwürdigerweise. Wieso merkwürdigerweise? Weil der eine von beiden, nämlich Fenton Kessler, als schwarzes Schaf gilt. Im Unterschied zu seinem Bruder, dem braven Bürger Morris. Kein Mensch glaubte, dass Fenton auch nur einen müden Nickel erben würde. Aber er erbt 5 Millionen. Auszahlbar an seinem 25. Geburtstag. vorausgesetzt, dass er da noch lebt. Ist nur komisch. Fenton ist seit Monaten verschwunden. Spurlos. Wenn er bis zu seinem nächsten Geburtstag nicht wieder auftaucht, erbt Brüderchen Morris alles. Die ganzen schönen 10 Millionen. Hoffentlich passiert dem lieben Fenton nichts. Passieren wird ihm nur dann etwas, wenn er auftaucht. Ei, ei, wie denn das? Brüderchen kann rechnen. 5 Millionen sind gut. 10 Millionen sind besser. Den leiblichen Bruder umlegen. 5 Millionen. Ab welcher Summe hört bei dir die Bruderliebe auf? Da hat mal einer seinen Bruder gekillt, bloß weil er sich ärgerte, dass der besser Feuer machen konnte. Aber Quatsch. Ist schon länger her. Hieß Kain oder so. Ah ja, ja. Mhm. Unter diesen Umständen würde mich wahrscheinlich auch die Wanderlust packen. Mein Leben ist mir im Zweifelsfall lieber als 5 Millionen. Und was wäre dir am liebsten? Mein Leben und 5 Millionen. Siehst du, und so denkt Fenton Kessler auch. Er will also nicht für immer verschwunden bleiben? Nein. Er ist zwar ein Windhund, aber hat keinen Dachschaden. Sobald die 25. Kerze auf seinem Kuchen fällig ist, wird er sich beim Notar melden. Keinen Augenblick eher. Und bis dahin? Treibt er sich rum. Jobbt mal hier, mal da, verdient sich, was er braucht, um durchzukommen. Aber nicht genug, um sich auszulösen, wenn er mal in den Knast wandern muss, wie? Eben. Und so kommt ein Millionär ins Cedar Valley Gefängnis. Aha. Unwahrscheinliche Geschichte, was? Mhm. Ich glaube, Psychiater sprechen in solchen Fällen von Verfolgungswahn. Aber bitte, ich bin kein Psychiater. Nur ein schlichtes Gemüt. Und dieses schlichte Gemüt fragt sich, Morris Kessler, dieses Vorbild eines Ehrenmannes von St. Louis, soll Mordgedanken gegen den leiblichen Bruder wälzen? Wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit sind denn da drin? Eines Morgens, so gegen 2 kam ich aus einer Bar. Zugegeben, nicht mehr ganz nüchtern. Plötzlich tauchte hinter mir ein Mann auf und stieß mich vor ein Taxi. Ich hatte Glück, kam mit ein paar Kratzern davon. Ein paar Wochen später, auf dem Golfplatz. Ich spiele mit einem Freund 18 Löcher und beuge mich gerade vornüber, um den nächsten Schlag abzuschätzen. Da fällt drüben am Waldrand ein Schuss und eine Gewehrkugel zischt über mich weg. Mann, du bist ja ein richtiger Glückspilz-Fan. Ja, ja, das war ich eigentlich immer. Aber gerade deshalb weiß ich, wie leicht das Glück sich wenden kann. Ich begriff, was gespielt wurde. Packte meine 7 Sachen und setzte mich ab nach Los Angeles. Leider machte ich da einen schweren Fehler. Ich lebte unter meinem richtigen Namen. Sehr schlau. Ja, heute weiß ich es auch besser. Aber damals, naja, ich hatte noch genug Geld, um mir Barbesuche leisten zu können. Und wie ich mich wieder einmal nachts auf die dunkle Straße hinausfrage, da werde ich von 2 Typen gecatcht und in ein Auto geschoben. Ja, diesmal dachte ich, ist der Ofen aus. Aber ich hatte wieder Glück. Vor der Stadt, auf dem Highway, wurde der Wagen in einen Unfall verwickelt. Es wimmelte nur so von Polizisten. Naja, ich sprang raus, spazierte durch die Menge und machte mich per Anhalter aus dem Staub. Meine Sachen musste ich natürlich in Los Angeles zurücklassen. Brüderchen Morris hat einen ganz schön langen Arm. 5 Millionen machen einem den Arm verdammt lang. Meine einzige Chance besteht darin, schneller zu sein als dieser Arm. Oder in Löcher zu kriechen, wo der Arm nicht reinkommt. Gefängnisse zum Beispiel. So, meinst du. Und wer garantiert dir, dass nicht Brüderchen Morris mich auf dich angesetzt hat? Brüderchen Morris kennt nur Leute von $200 die Woche aufwärts. Schön. Angenommen, ich glaube dir die ganze Geschichte. Dann verstehe ich immer noch eines nicht. Warum erzählst du sie mir? Vielleicht aus Eitelkeit. Vielleicht möchte ich nicht, dass du mich für einen Landstreicher hältst, der nicht mal $30 zusammenkratzen kann, um seine Strafe zu bezahlen. Du wärst der Erste, der sich drum schert, was ich von ihm halte. Vielleicht habe ich noch einen anderen Grund. So? Und der wäre? Du kommst übermorgen raus. Ich muss 9 Tage länger bleiben. Wollen wir tauschen? Ich liege ganz gern noch ein paar Nachmittage länger hier unter der Ulme. Bei Vollpension. Ich denke an was anderes. Wohin gehst du, wenn du raus bist? Puh, weiß ich noch nicht. Bin da unheimlich flexibel. Wie wär's mit St. Louis? Da gibt's jemand, dem ich gerne eine Nachricht zukommen lassen würde. Brüderchen Morris vielleicht? Nein. Ein Mädchen, Wilsey Drew. Ehrlich gesagt, es ist wegen Geld, um mich über Wasser zu halten. Ich gebe dir einen Brief mit, sie soll dir ein paar Hunderter geben. Warum lässt du dir das Geld nicht einfach von ihr schicken? Oh Mann, es darf doch niemand wissen, wo ich bin. Auch sie nicht. Hast du Angst, sie plaudert? Absichtlich nicht, aber es ist jedenfalls besser, sie weiß es nicht. Dann kann nichts passieren. Und wie ist das denn mit mir? Ich weiß ja nun allerhand. Ja, ohne Risiko geht's nicht. Mein Risiko bist du. Du glaubst, diese Wilsey drückt mir so ohne weiteres ein paar Hunderte in die Hand, damit ich sie dir schicken kann? Sicher, wenn ich sie drum bitte. Wilsey und ich, wir sind ein prima Verein. Geld spielt da keine Rolle. Schön, wenn man so sicher an was glauben kann. Geld ist eine Sache, Freundschaft eine andere. Wenn beides zusammentrifft, fein. Aber man kann das eine haben, während man auf das andere wartet. Wir beide, Wilsey und ich, warten auf das Geld. Das hat uns nicht gehindert, lustige Stunden zusammen zu verbringen. Gut, also, dass wir uns klar sind. Ich gehe zu Wilsey und bitte sie um Geld. Wie viel? Das steht in dem Brief. Ach, übrigens, einen Hunderter davon, den kannst du behalten. Und wann kriege ich den Brief? Hier. Adresse steht drauf. Steck ihn gut weg. Und vergiss es nicht. Keine Angst. Für einen Hunderter hat Homer Garrick ein gutes Gedächtnis. Hier von der Post riecht, wenn unser Eins unter der Dusche steht. Ja. Ah, ist doch gar nicht die Post. Guten Morgen, Miss. Suchen Sie was Bestimmtes? Ja, das zweite Mitglied von einem prima Verein. Das erste Mitglied schickt mich her. Fanden? Ja. Ich habe eine Nachricht von ihm für Miss Wilsey Drew. Sie sind doch Miss Wilsey Drew. Ja. Kommen Sie rein. Danke. Setzen Sie sich irgendwo hin. Vielen Dank. Ich bin froh. Ich bin froh, dass der Satz nicht kommt. Sie dürfen sich nicht umschauen. Es ist gar nicht aufgeräumt. Sehen Sie, da ist er schon. Wo ist Fan? Das darf ich nicht sagen. Warum nicht? Vielleicht hat er Angst, Sie verplappern sich nach einem Drink zu viel. Geht's ihm gut? Es geht ihm gut. Und was macht er? Als ich ihn zuletzt gesehen habe, saß er unter einer Ulme und spielte auf der Mundharmonika. Einer, der demnächst 5 Millionen erbt, lümmelt rum und bläst auf der Maulorgel. Ich finde das irgendwie spitze. Fan ist spitze. Nicht nur irgendwie. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Zuerst dachte ich ja, bei dem tickt's nicht richtig. Aber dann habe ich natürlich gleich gemerkt, dass er... Naja, dass er eben spitze ist. Ein 5-Millionen-Background hebt sowas allerdings. Allerdings. Geld macht sinnlich, wie? Schon möglich. Und deshalb jetzt eine direkte Frage. Würden Sie auch dann auf ihn warten, wenn Sie von der Erbschaft nichts wüssten? Ja, ich würde warten. Treue ist eine Frage der Auslegung. Mhm. Und wie legen Sie sie aus? Großzügig. Das ist eine kluge Haltung. Und erleichtert das Warten. Ich habe vorher nie gesagt, dass ich ihn allein liebe. Ich habe nur gesagt, dass ich ihn am meisten liebe. Sehen Sie, damit würde ich zum Beispiel auch schon zufrieden sein. Sie müssen mit weniger zufrieden sein. Weniger als das meiste ist besser als nichts. Gut, ich nehme an. Im Augenblick ist es nur ein Drink. Was wissen Sie von Sam? Nur das, was er mir erzählt hat. Und was hat er erzählt? Warum er sich vor seinem Brüderchen Morris in Acht nehmen muss. Morris ist gefährlich. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie einen ganz schönen Hass auf ihn haben. Warum sollte ich? Na, hören Sie. Also, wenn ich ein Mädchen wäre und könnte durch Heirat an 5 Millionen kommen, ich hätte auf jeden einen Hass, der mich daran hindern wollte. Einmal abgesehen von der Liebe, die ja vielleicht auch noch eine gewisse Rolle dabei spielt. Cheers. Die 5 Millionen bedeuten Morris so viel wie Fan und mir. Obwohl er schon 5 kassiert hat. Das ist nur bei Geld. Je mehr einer hat, umso mehr will er haben. Außerdem ist es Morris bis jetzt nicht gelungen, Fan umlegen zu lassen. Wenn es ihm gelingt, werde ich ihn hassen. Das ist eine großzügige Einstellung. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich großzügig denke. Fein. Apropos großzügig, Fenton bittet Sie durch mich um Geld. Hier, diesen Brief hat er Ihnen geschrieben. Ein paar Hunderte? Wie kommt er darauf, dass ich ein paar $100 übrig hätte? Wollen Sie sich eine so schicke Wohnung leisten können? Eben weil ich mir eine so schicke Wohnung leiste, habe ich wenig Geld. Ja, Luxus ist teuer, ich kenne das. So habe ich Sie auch eingeschätzt. Und Sie sehen, wie weit man damit kommt. Ja, Sie heißen? Homer Garrick. Ein seltsamer Name. Sagt Fenton auch. Aber zur Sache, was ist nun mit dem Geld? Tja, so 500 könnte ich flüssig machen, aber nicht mehr heute, die Banken haben schon zu. Dann komme ich also morgen wieder. Sagen Sie, Wilsey, schlafen Sie lange? Nein, Homer. Ich gehe nur spät ins Bett. dürfte ich Sie vielleicht zum Frühstück einladen? Wenn Sie kommen, habe ich schon gefrühstückt. Und Sie auch, Homer Garrick. Kommen Sie morgen gegen 4, dann habe ich die 500. Bis dann. Danke für den Drink. Keine Ursache. Also, bis morgen. Gut. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Morgen, Herr. Morgen. Gut geschlafen? Hervorragend. Brauchen Sie das Zimmer noch? Das kann ich leider jetzt im Augenblick noch nicht sagen. Haben Sie mein Telefonbuch? Telefonbuch, bitteschön. Hier, der Herr. Ich suche nämlich eine Adresse. Aha, Kelly, Kemnath, Kempowski, Kennedy, Kepler, Kessler, Morris. Morris Kessler? Die Adresse kann ich Ihnen aus dem Kopf sagen. Mhm. Man kennt ja schließlich die Prominenz. Florissant Avenue 1, der Herr. Gleich gegenüber Fairgrounds Park. Florissant Avenue 1. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Wie war doch gleich der Name? Garrick, Mr. Kessler. Homer Garrick. Aha. Und Sie wollen mich in Angelegenheiten meines Bruders Fenton sprechen? Wenn Sie nun recht ist. Nehmen Sie doch Platz, Mr. Garrick. Nein, bitte, bitte hier drüben im Sessel. Hier, bitteschön. Vielen Dank. Sie sind mit Fenton befreundet? Befreundet ist ein großes Wort. Wir kennen uns. Aha. Und Sie wissen, wo er ist? Ja. Wo? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Warum nicht? Weil er es nicht will. Und ich glaube, ich verstehe jetzt, warum er es nicht will. Komischer Kauz, der gute Fenton. Komische Ideen. Wie geht's ihm? Gut? Sehr gut. Seine Aussichten, 25 zu werden, sind blendend. Sie scheinen eine barocke Fantasie zu haben, lieber Mr. Garrick. Und offensichtlich geht in Ihrem Kopf etwas vor. Darauf können Sie Gift nehmen. Zigarette. Vielen Dank. Feuer, bitteschön. Danke. Danke. Nun, Mr. Garrick, vielleicht möchten Sie jetzt zur Sache kommen. Haben Sie mir von Fenton etwas auszurichten? Nein. Ja, warum sind Sie denn hier? Um Ihnen einen Vorschlag zu machen, der Ihnen vielleicht nicht ganz ungelegen kommt. Ja, schießen Sie los. Fenton hat sich lange mit mir unterhalten. Und ich war ein aufmerksamer Zuhörer. Ich glaube, ich kann Ihnen einen wertvollen Dienst erweisen, Mr. Kessler. Ihr Gewinn würde sich auf ungefähr 5 Millionen belaufen. Wie ich schon sagte, Mr. Garrick, Sie besitzen eine barocke Fantasie. Wenn Sie einen Vorschlag machen wollen, dann äußern Sie sich bitte deutlich. Sie haben nichts zu befürchten. Schön. Fenton behauptet, genau zu wissen, dass Sie mindestens 3-mal versucht haben, ihn zu töten. Na, hören Sie mal. Er ist überzeugt, dass es auf die Dauer schwierig sein wird, ihn zu verfolgen. Und diese Überzeugung ist ansteckend, Mr. Kessler. Ich zum Beispiel wurde angesteckt. Nun, also, Sie möchten Fenton loswerden und ich stehe zur Verfügung. War das deutlich genug? Ja, deutlich schon, aber nicht ausreichend. Sie sagten, Sie und Fenton seien lediglich Bekannte. Wie kam er denn dazu, Ihnen das alles zu erzählen? Es war noch ein bestimmter Auftrag damit verbunden, den ich ausgeführt habe. Irgendjemand musste er schließlich vertrauen. Und seine Wahl fiel auf mich. Eine ausgesprochen schlechte Wahl. Glauben Sie? Es war sein Risiko. Wer etwas riskiert, muss damit rechnen, dass er verliert. Allerdings. Ich sehe, Sie sind kein Mann von übertriebener Delikatesse, Mr. Garrick, ich bin's auch nicht. Also stellt das keine Kritik dar. Gut. Sie offerieren mir Ihre Dienste. Was verlangen Sie? 20.000. Das ist viel. So, meinen Sie? 20.000 sind 4 Promille von 5 Millionen. Mir kommt das ziemlich wenig vor. Ich kann dieselbe Gegenleistung weit billiger bekommen. Möglich. Aber ich weiß, wo Fenton ist. Und Sie nicht. Das ist ein gutes Argument. Aber da ist noch ein Punkt. Ein sehr wichtiger Punkt. Sie sagen, Sie wissen, wo Fenton sich aufhält. Angenommen, Sie wissen, wo er war, als Sie ihn verließen. Wie können Sie wissen, dass er noch immer dort ist, wenn Sie zurückkommen? Er wird dort sein. Verlassen Sie sich drauf. Na schön. Und jetzt noch etwas. Wie kann ich wissen, dass Sie den Auftrag gesetzt, den Fall ich lege, wird darauf auch tatsächlich ausführen? Das ist ein Problem, was? Sie vielleicht einen Vorschlag? Ich möchte gern den Ihren hören. Fenton hat einen Ring am rechten Mittelfinger mit einem roten Steinrubin oder so und eine dünne Kette um den Hals mit einem Medaillon. Das könnte ich Ihnen bringen. Schon, aber mir würden Ring und Medaillon als Beweis allein keineswegs genügen. Zugegeben, mein direkter Beweis wäre das nicht. Das sehe ich ein, aber vielleicht möchten Sie das Arbeitsergebnis hinterher besichtigen? Das wäre wohl kaum ratsam. Ich sehe, wir verstehen uns. Keine Leiche, keine Untersuchung. Einleuchtend. Ich glaube, ich sollte Ihnen vertrauen. Aber, Mr. Garrick, ich rate Ihnen nachdrücklich davon ab, mich zu hintergehen. Die kurze Zeit, die Sie dann noch zu leben hätten, wäre ein einziger Albtraum für Sie. Ihnen glaube ich das sogar. Gut, dass wir uns verstehen. Dann wird es auch keine Komplikationen geben. Heißt das, dass Sie meinen Vorschlag annehmen? Das heißt, dass ich Ihnen mir überlege. Wann kriege ich Bescheid? Oh, kommen Sie in 2 Wochen wieder. Zu spät. In 2 Wochen weiß ich nicht mehr, wo Fenton ist. Wie lange? Genau 7 Tage. Das ist nicht viel. Aber es wird reichen. Gut, kommen Sie heute in einer Woche wieder. Sagen wir um 2. Sie sehen aus wie einer der Männer, die diese Art von Frauen zu schätzen wissen. Das ist zwar noch nicht hier, aber kommen Sie rein. Okay. Oh, Donnerwetter. Sieht ja so anders aus hier. Ist die Raumpflegerin da gewesen? Machen Sie sich nicht zu bequem. Wird nicht lang dauern. Können wir es nicht ein bisschen hinauszögern? Heute nicht, tut mir leid. Und mir erst. Ich dachte, wir würden zusammen was unternehmen. Ja, ich habe eine Verabredung um 5. Zum Cocktail. Aber es ist doch noch nicht mal 4. Haben Sie gerade selbst gesagt. Er könnte auch früher kommen. Er? Wohl einer von denen, die weniger kriegen als das meiste. Einer von denen. Na schön. Muss ich mich eben mit den $500 zufrieden geben? 100? 400 sind für Fan. Klar. 400 sind für Fan. Ich hole das Geld. Das ist im Schlafzimmer. Ich helfe Ihnen gerne beim Suchen. Nein, nicht nötig. Da. Nehmen Sie. Hier in dem Kuvert sind die 400 für Fan. Und hier ist der 100er für Sie. Ich danke Ihnen. Auch im Namen von Fan. Bemühen Sie sich nicht. Das besorgt Fan eines Tages selber. Sicher, ich weiß. Bin nur der Briefträger. Aber es hat immerhin Spaß gemacht, es zu probieren. Na, sehen Sie, das ist doch wenigstens etwas. Es tut mir wirklich leid, dass ich nicht mehr Zeit für Sie habe. Im Augenblick. Vielleicht haben Sie später mehr Zeit. Ich bleibe übrigens 7 Tage hier in St. Louis. Wer weiß, was in 7 Tagen alles passieren kann. Stecken Sie das Geld ein. Wilson, ich könnte ja nach den Cocktails wiederkommen. Raus mit Ihnen, Homer. Rufen Sie mal an. Auf Wiedersehen. Grüße an Ben. Hallo, Wilsie. Na endlich. Wilsie ist Rocky, ja, der Briefträger. Sagen Sie mal, was? Bitte? Wer ist da? Mit wem spreche ich? Ach so, ja. Na, hören Sie. Nein, hören Sie. Wo ist Miss Wilsie? Miss Wilsie Drew. Chicago? Was zum Glück? Es ist nur, weil ich seit 4 Tagen versuche, Sie zu erreichen. Wann? Nächste Woche erst? Ach, verdammt, nein, nein. Nein, da bin ich nicht mehr in der Stadt. Ich habe hier nur noch einen Termin, übermorgen, dann muss ich weiter. Nein, es hat wirklich keinen Zweck, dass Sie hier was ausrichten. Schön, ist nicht zu machen. Wiedersehen. Da bin ich, Mr. Kessler. Pünktlich auf die Minute, Mr. Ryan. Immer, Mr. Kessler. Bitte, wie haben Sie mich eben genannt? Ich sagte, Mr. Ryan. Mr. Ryan. Mein Name ist Garrick, Sir Homer Garrick. Mein Lieber, ich weiß ja nicht, wie Sie die letzte Woche verbracht haben. Ich jedenfalls habe die Zeit dazu benutzt, mich ein wenig über Sie zu informieren. Möchten Sie hören, was ich in Erfahrung gebracht habe? Ich bin nicht neugierig. Trotzdem. Ich glaube, es trägt zur Klärung der Fronten bei, wenn Sie mir ein paar Minuten zuhören. Ach, nehmen wir doch Platz. Bitteschön. Wenn Sie rauchen möchten. Danke. Ja, das Tischfeuerzeug. Sie wissen ja Bescheid. Tja, das ist eine merkwürdige Liste, die ich hier habe, Mr. Ryan. Mein Name ist Garrick, Sir, und die Liste interessiert mich nicht. Ich glaube doch. Also, Ryan, Vorname Roger, genannt Rocky, geboren 1950, Militärdienst in Indochina und anschließend in den Staaten. 1973, ehrlose Entlassung wegen tätlichen Angriffs auf einen Offizier. Dann die böse Geschichte in Frisco. Totschlag bei einer Keilerei vor der Embarcadero Bar mit Täterschaft bei diversen Banküberfällen. Und so weiter und so weiter, mein Lieber. Das muss ja ein schlimmer Bursche sein, dieser Rocky Ryan. Ach, geben Sie es doch auf. Sie sehen, es hat keinen Zweck. Kommt mir auch so vor. Wie haben Sie es rausbekommen? Sie haben den Verräter in der Hand. Das Tischfeuerzeug? Taubenblut, Rubin. Hält Fingerabdrücke vorzüglich. Und ich habe meine Verbindung nach Washington. Beim FBI bin ich aber nicht registriert. Aber bei der US Army... Das haben Sie vergessen, nicht wahr? Ja, ja, das vergessen die meisten. Nun, als ich erst mal Ihren wahren Namen wusste, war das Übrige kein Kunststück mehr. Ich verstehe. Geld macht nicht nur einen kleinen Fuß, sondern auch einen langen Arm. Erfasst, Mr. Ryan. Ich darf Sie doch von jetzt an so nennen. Von jetzt an dürfen Sie Rocky sagen. Nein, ich bleibe lieber bei Ryan. Das klingt nicht sehr vielversprechend. Nein. Und, was weiter? Nichts weiter. Ich wollte Ihnen nur klar machen, dass ich Sie jederzeit finden würde, falls es notwendig sein sollte. Mhm. Mich schon, aber haben Sie Fenton gefunden? Na gut, in Fentons Fall gebe ich meinen Misserfolg zu. Irgendwann würde ich ihn natürlich finden. Aber leider spielt der Faktor Zeit eine große Rolle und Fenton kann sehr gerissen sein. Das können Sie drucken lassen. Die Informationen, von denen Sie beim letzten Mal sprachen, sind also von einem gewissen Wert für mich. Ich bin bereit, über die Bedingungen zu verhandeln. Sie wissen, was ich verlange. 20 Riesen. 20? Auf Ihre schönen blauen Augen hin? Erstens sind die grau, Mr. Kessler, und zweitens will ich jetzt nur die Hälfte. Den Rest dann im Erfolgsfall. Nein, Ryan. 10.000 sind eine Menge. Sie könnten versuchen, damit unterzutauchen. Kaum, Mr. Kessler. Das Risiko wäre mir zu groß. Gut, 2.000 jetzt. Den Rest für Ring und Medaillon. 5. 3. Mein letztes Wort. Nehmen Sie es oder lassen Sie es bleiben. Okay. Gut, gut. Ja. Danke. Ja. woher weiß ich, dass ich den Rest auch kriege? Verklagen kann ich sehr wohl kaum. Woher weiß ich, dass Sie tun, was Sie sagen? Wir riskieren eben beide was, mein Lieber. So, das wär's. Ich wünsche Ihnen in unser beider Interesse guten Erfolg, Mr. Ryan. Leben Sie wohl. Mr. Kessler, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ja, hier ist Morris. Hallo, Darling. Alles gut bekommen gestern? Fein. Ja, Darling, ich habe mir deinen Vorschlag überlegt. Übermorgen könnte ich mich frei machen. Dann fahren wir raus. In Ordnung. Fein. Wie gefällt dir übrigens der Ring? Hast du auch gelesen, was eingraviert ist? Ja? Ist es recht so? Ich freue mich auf dich. John Miller! Homer, Garrett? Was machst du denn hier? Komm, steig ein. Ja, aber... Steig ein, sag ich! Was ist? Fahren wir auf Bier? Mann, das wäre natürlich... Spitze, ich weiß. Ich war ja schließlich auch 10 Tage drin. Das erste, als ich rauskam, war ein großes, blondes, eiskaltes Bier, Mann. Das hat gezischt. Inzwischen scheint es dir ja ganz gut zu gehen. Ach, du meinst wegen dem schnellen Schlitten, den ich mir hier zugelegt habe. Du... 76er Chevy, zweite Hand. Vorschuss auf eine Arbeit bekommen. Du, ich weiß, eine kleine Pinte außerhalb, Richtung West Branch, Hoover's Joint. Die führen ein gepflegtes Budweiser vom Fass. Ja, nichts wie hin. Okay. Na denn? Cheers, Homer. Cheers, Fan. Fan? Daran merke ich, dass du bei Wilsey warst. Hoffentlich auch an dem Geld, das ich geschickt habe. Du hast es gekriegt? Ja, doch, doch, danke, Homer. Wie war es in St. Louis? Langweilig. Oh, tatsächlich? Ich habe mich dort nie gelangweilt. Vielleicht, wenn ich mehr Geld gehabt hätte? Ja, Geld hilft immer. Genau. Wie geht's, Wilsey? Gut, nehme ich an. Ich habe sie nur zweimal getroffen. Einmal, um deinen Brief abzuliefern. Und dann nochmal, um das Geld abzuholen. Wirklich ein tolles Mädchen, das du dir da aufgerissen hast. Wilsey Drew, meine ich. Ja, ja, ja. Ich mag sie ja. Warum bist du zurückgekommen, Homer? Nur um zu fragen, ob ich das Geld gekriegt habe? Nein, ich wollte dir von einem Job erzählen, den ich aufgetan habe. Und was ist damit? Weißt du, Wilsey war nicht der einzige Mensch, den ich in St. Louis getroffen habe. Naja, es gibt über 1 Million Leute da. Klar hast du ein paar davon getroffen, nicht? Ich meine zum Beispiel deinen Bruder. Du hast... Morris besucht? Mhm. Hoffentlich hast du artige Grüße von mir ausgerichtet. Ich habe immer erzählt, dass es dir gut geht. Ja, er wird an die Decke gehüpft sein vor Freude. Warum bist du zu ihm gegangen? Ich dachte, vielleicht hat er Arbeit für mich. Und? Er hatte. Ja, und du? Ich meine, hast du angenommen? Klar. Bei der Bezahlung. Aha. Muss ja ein Traumjob sein. Was sollst du tun? Mich umlegen. Dachte ich mir. Die Arbeit könnte schwerer werden, als du denkst. Das bezweifle ich. Oh, ich könnte mich wehren. Glaube ich nicht. War es nicht ein Fehler, mir davon zu erzählen? Kaum. Wie willst du vorgehen? Überhaupt nicht. Soll ich dir meinen Plan erklären? Bitte. Pass auf Folgendes. Du gibst mir deinen Ring und das Medaillon. Und das bringe ich Brüderchen Morris als Beweis, dass ich dich umgelegt habe, klar? Mhm. Dafür kassiere ich dann das Kopfgeld. Und 4.000 davon zweige ich für dich ab. Du musst dich nur verpflichten, den Toten zu spielen, bis du 25 bist. Verstecken musst du dich so oder so. Für dich ändert sich also nichts. Mit den 4.000 kannst du dir die Zeit angenehmer vertreiben. Sag mal, wäre das Ganze nicht ein gelungener Scherz auf Brüderchens Kosten? Ja, das wäre es wirklich. Aber wenn der Plan schiefläuft... Morris ist gefährlich. Einen Reinfall vergisst er nie. Lass das mein Risiko sein. Okay. Ich verstehe nur eins nicht. Du bist doch sonst erfreulich skrupellos. Warum legst du mich nicht einfach um und kassierst? Glaubst du, ich will auf den elektrischen Stuhl kommen? Wie weiß ich, dass du wirklich zurückkommst? Habe ich dir nicht die 400 geschickt? Oh, zwischen 400 und 4.000 ist ein Unterschied. Oh, dann geht's dir eben wie Brüderchen Morris. Ihr beide seid auf Vertrauen angewiesen. Eben. Morris legst du ja auch rein. Der verdient's nicht besser. Aber du, du hast doch nichts zu verlieren, oder? Ja, du hast recht. Also gut. Kennst du die Ozark Mountains? Mhm, ich habe drüber gelesen, es soll eine ziemlich wilde Gegend sein. Am Lake Norfolk, auf der Grenze nach Arkansas, da hat mein alter Herr ein Ferienhaus gebaut. Er fischte gern. Das Haus gehört immer noch der Familie, wird aber seit einem Jahr kaum noch benutzt, seit Vater tot ist. Ich schlage vor, du fährst mich dahin. Was? Von Iowa durch ganz Missouri bis runter nach Arkansas? Das sind über 500 Meilen. Aber es lohnt sich. Dann kommst du mit Morris ins Reine und bringst mir die 4.000. Okay. Jetzt weiß ich wenigstens, wo ich den heutigen Tag verbringe. Am Steuer. Großartig geschlafen. Und du? Oh, bestens. Hätte nie geglaubt, dass es so ein ruhiges Fleckchen Erde überhaupt noch auf dieser Welt gibt. Ja, gehört alles der Familie hier herum. Wald, Berge, Stück Seeufer. 100 Quadratkilometer, glaube ich. Herrlich. Oh. Und es wird nie benutzt? Nicht, dass ich wüsste. Meine nur, wegen der Krabben. Ja, die Vorräte in der Tiefkühltruhe, die hat noch mein alter Herr angelegt. Sieh mal, was hier steht. Haltbar bis Ende 83. Ja, und? Die Krabben sind also dieses Jahr abgepackt worden. Ja, ja, ja. Aber du sagtest doch, dein alter Herr sei voriges Jahr gestorben. Ja, dann hat sie eben Morris mitgebracht. Kann ja sein, dass er sein Liebesleben mal vorübergehend hier herausverlegt hat, was weiß ich. Dann wäre es aber kein besonders gelungenes Versteck für dich hier. Keine Sorge, ich pass schon auf. Ich kann mich meiner Haut ganz gut wehren. Wenn's sein muss, damit. Oh, lass mal sehen. Mm-mm. Eine 38er Smith & Wesson. kennst dich offenbar aus mit Kanonen. Man kriegt was mit im Lauf der Zeit. Was du sehr? Die lag drin in der Schublade. Vater hat offenbar an alles gedacht. Wann fährst du los? Nach dem übernächsten Krabben-Sandwich. Ich nehme an, nach St. Louis sind es über 4 Stunden? 5 Stunden, wenn du gut durchkommst. Also gut, 5 Stunden hin, 5 zurück, dazu 1 Stunde Verhandlung. Da bin ich so über den Daumen abends gegen 7 zurück. Ja, so schätze ich auch. Angeht? Ja, hier ist Rocky. Du hör zu, Mike. Ich bin hier in einen Unfallstau geraten. Das sieht nicht gut aus. Kann Stunden dauern. Ja, auf der 66 bei Sullivan. Hast du Morris Kessler im Auge behalten? Was? Bist du sicher? Ich denke auch. Okay, ich fahr zurück. Gut, dann alles andere. Wie verabredet. Hallo, Homer. Oder wie immer Sie heißen. Und keine Tricks. Wilsey. Hab mir fast gedacht, dass ich es nicht mehr schaffe. Im Gegenteil, Homer. Oder Rocky, wenn du das lieber hörst. Du kommst zu früh. Wir haben dich später erwartet. Du hast was von 7 Uhr gesagt. Ich habe mir es anders überlegt. Scheint so. Aber da du schon mal hier bist, komm rein. Wo ist Morris? Er wartet schon auf dich. Mit Schmerzen könnte man sagen. Los, rein! Gib mir die Kanone, Wilsey, und schließ die Tür ab. Lass schön die Hände oben, Sportsfreund. Kennt ja Papas 38. Ben, wo ist der Schlüssel? Steck doch, kannst du nicht sehen? So, und nun sagt Brüderchen Morris guten Tag. Hallo, Mr. Ryan. Sieht so aus, als ob wir beide baden gehen, nicht wahr? Beide baden gehen, das klingt nicht schlecht, Morris. Eigentlich sollte es ja so aussehen, als ob ihr euch gegenseitig abgeknallt hättet. Aber so ist ja eigentlich noch besser. Jedem eins über die Rübe, rein in die Karre und dann ab damit ins Wasser, drunten am Steilufer. Was der See mal geschluckt hat, das gibt ja nie wieder her. Fenton. Wie findest du das, Wilsey? Besser, Fan, echt besser. Kein Hinweis mehr auf uns. Eben. Ich glaube, wir greifen deine Anregung auf. Fenton, hör zu. Du machst einen Fehler. Welchen? Fenton, lass uns über die Sache reden. Es geht doch nur um Geld. Richtig, Morris. Dir und mir. Du wolltest alles. Ich wollte alles. Du wolltest mich umlegen. Ich lege dich jetzt um. Dir waren deine 5 Millionen nicht genug. Nun werden sie bei mir auf dem Geburtstagstisch liegen, zusammen mit meinen 5 Millionen. Faires Spiel unter Brüdern. Der Bessere hat gewonnen. Fan, du vergisst aber hoffentlich nicht, dem guten Homer zu danken, aber ja? Nicht doch, Wilsey. Schließlich waren wir auf einen Mittelsmann angewiesen, der mit verschlüsselten Botschaften pendelt. Pendelt? Ich hab doch Wilsey nur deinen Brief überbracht, weiter nichts? Du hast mir Geld von ihr überwiesen, Trottel. Die Höhe der Summe blieb Wilsey überlassen. Wir hatten da einen kleinen Code ausgemacht. 400 bedeutete, alles okay. Morris ist eingewickelt, er fährt mit mir zum Haus am See. Ja. Dass du dich inzwischen von Morris als Killer hast anheuern lassen. Das gibt der Sache natürlich noch besondere Würze. Hör mal, Fan, lass mich einen Vorschlag machen. 9-1, das ist doch ein Wort. Ja, aber 10-0 ist ein besseres. Tut mir leid, Morris. Du glaubst doch nicht, dass ich dich anzeige. Wir sitzen im gleichen Boot. Fan! Ich wäre ein Idiot, wenn ich dich laufen ließe. Noch dazu mit 1 Million. Eine halbe. 100.000. 10.000, Fan, bitte. Wilsey, nimm den Revolver. Ich muss unseren Freund Homer noch filzen, für alle Fälle. Könntest du das nicht vielleicht Wilsey machen lassen? Das wäre mir wirklich lieber. Ja, alles in Ordnung. Los, rüber an die Wand. Du auch, Morris. Gib mir eine Chance, Fenton. Du hast eine Chance gehabt. Eine haben Sie noch, Morris. Was? Welche? Den Ring. Welchen Ring? Den Sie Wilsey geschenkt haben. Sie wissen schon, der mit der Gravur. Für Wilsey in Liebe Morris Kessler oder so, mit Datum. Was wissen Sie von dem Ring? Ich habe ihn gefunden. In Wilseys Apartment, als sie gerade in Chicago war, angeblich. Ah. Sie haben in meiner Wohnung geschnüffelt. Mit einem Durchsuchungsbefehl geht das ganz leicht. Sehr gut. Du Schwein, bist ein Bulle. Was denn nun? Schwein oder Bulle? Einigen wir uns auf Detective Sergeant von der St. Louis Citizen Police. Ein Schwein. Ein dreckiges Polizistenschwein. Leg ihn um, Wilsey, leg ihn doch um! Das will ich wirklich nicht tun, Wilsey. Und das mit dem Polizistenschwein finden, das tut mir weh. Ausgerechnet von dir. Wo ich dir doch monatelang hinterhergetrennt bin, durch den ganzen Mittelwesten. Und zwar ursprünglich zu deinem Schutz. Dass die Brudermordgelüste nicht nur auf Morris Seite waren, habe ich erst ganz zuletzt spitz gekriegt. Wie bist du dahinter gekommen? Ach, weißt du, Fan, ich stolpere immer über Kleinigkeiten. Zum Beispiel, als Wilsey damals angeblich von der Bank kam, das Geld aber in Wirklichkeit abgezählt in der Wohnung hatte. Sicher, das sagt noch nicht viel. Aber es machte mich stutzig. Ich hackte nach. Und da fand ich den Ring und damit das Verbindungsglied zwischen Morris und Wilsey. Es war wirklich nicht schwer, sich daraufhin den wahren Sachverhalt zusammenzureimen. Geben Sie mir den Ring zurück. Wilsey, ich habe den Ring nicht. Der Ring befindet sich an einem sicheren Ort. Als Beweisstück, falls Morris etwas zustoßen sollte. Sie Schweinehund, Sie gottverdammter Schweinehund. Schieß doch, Wilsey, schieß! Komm, Wilsey, sei vernünftig. Es hat doch keinen Zweck. Komm, gib mir den Revolver. Das Spiel ist sowieso aus. So. Siehst du, so ist es zwar. Halt! Stehen bleiben, Fan! Und jetzt umdrehen. Gesichter zur Wand. Hoch mit den Händen. Das hast du großartig gemacht. Oh, du hast nötig. Mit deinen überdrehten Ideen. Warum hast du den Kerl nicht abgeknallt gestern, nachdem er dich hergefahren hatte? Auf die Verhandlung freue ich mich. Euch tunke ich. Das ist alles okay. Scheiße, dass euch hören und sehen. Ja, ihr könnt sie abholen. Ich habe sie so weit, dass sie gegeneinander aussagen. Du und Mike, sorgt dafür, dass mein fingiertes Vorstrafenregister gelöscht wird. Okay? Ich warte auf euch. Bis gleich. Bei 5 Millionen hört die Liebe auf. Unter diesem Titel brachten wir ein Kriminalhörspiel von Hermann Motschach. In einer Produktion des Südwestfunks sprachen unter der Regie von Thomas Köhler, Frank Hoffmann, Stefan Behrens, Matthias Ponier, Sibylle Nicolai und Hans Gogol. Die Musik schrieb Helmut Herold.